Der Verzicht. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, das waren schlimme Zeiten, kamen die Menschen aus den Wäldern zurück und begannen ihre Häuser wieder aufzubauen. Sie bestellten die Felder und kümmerten sich um das wenige noch übrige Vieh. Nach einem Jahr hatten sie die erste Ernte im Frieden und sie feierten ein Fest. Am Rand des Dorfes aber stand ein Haus, dessen Türe zugemauert war. Manchmal gingen Leute daran vorbei und meinten, sie hätten etwas gehört. Aber sie hatten zu viele andere Sorgen, als dass sie sich darum kümmerten. Eines Nachts heulte vor der zugemauerten Tür jämmerlich ein kleiner Hund. Der hatte sich verletzt. Doch dann fiel Mörtel aus der zugemauerten Tür. Ein Stein wurde gelöst. Eine Hand streckte sich heraus, griff nach dem kleinen Hund und zog ihn zu sich herein. Da war doch wirklich jemand übrig, der nicht wusste, dass es Frieden war. Die eingemauerte Person hielt den kleinen Hund an ihren Bauch, pflegte seine Wunde, spürte seine Wärme und der kleine Hund schlief ein. Sie schaute durch die schmale Öffnung, sah die fernen Sterne und atmete zum ersten Mal seit langer Zeit die frische Luft der Nacht. Dann dämmerte der Tag. Ein Hahn krähte, der kleine Hund erwachte und die Person sah, dass sie ihn ziehen lassen musste. Sie schob ihn durch die schmale Öffnung und er lief fort zu seinesgleichen. Als die Sonne aufgegangen war, kamen Kinder in die Nähe und eines hielt einen frischen Apfel in der Hand. Sie sahen die Öffnung, schauten hinein, sahen die Person. Doch sie war eingeschlafen. Der Blick ins Freie hatte ihr genügt.